Hier kannst du jemand anders sein. Wenn zu viel fragt, wird blockiert. Klick, du stellst es einfach ein. Hier kannst du jemand anders sein. Was dir nicht passt, wird retuschiert. Klick, du stellst es einfach ein. Viele Bilder, Filter, zu verkehrte Welt auf Insta. Bei dir ist Sommer auch im Winter. Guck nur scheiß auf Stories, doch bist finster. Du lebst ein Fickler wieder. Viel Concealer, guck dein Make-up, wasser dich ja Senorita. Guck in Echtzeit draußen, dann erkennt man dich nicht. Guck dein müdes Auge, zeigt wie fertig du bist. 15 Sekunden Hype, yeah, Fake Life. 24 Stunden später, Film ist vorbei, yeah. Fame, Krankheit, like geil, mit der Zeit ist vorbei. Mit dem Fake, oh man sieht die Wahrheit. Hier kannst du jemand anders sein. Wenn zu viel Spark wird blockiert. Du stellst es einfach ein. Hier kannst du jemand anders sein. Was dir nicht passt, wird retuschiert. Klick, du stellst es einfach ein. Hier ist die Welt nicht so schwer, 180 Gramm. Dein Leben online, alles nur in deiner Hand. Du bist nachts hell, wachst groß rum auf. Hab Depri, kein Schlaf, rote Augen dann am Tag, yeah. Die Storys werden heißer mit Schminke, Designer, Konturen verfeinern, wieso? Suchst dir wieder paar Spiegel für Selfies. Doch mit jedem Einzelnen sinkt dein Niveau, yeah. Weißt du, was traurig ist? Du bist am schönsten, wenn du selber bist. Dein Fake-Shit glaub ich nicht, denn du bist am schönsten, wenn du selber bist. Hier kannst du jemand anders sein. Wenn zu viel fragt, wird blockiert. Klick, du stellst es einfach ein. Hier kannst du jemand anders sein. Was dir nicht passt, wird retuschiert. Klick, du stellst es einfach ein. Hier kannst du jemand anders sein. Wenn zu viel fragt, wird blockiert. Klick, du stellst es einfach ein. Hier kannst du jemand anders sein. Was dir nicht passt, wird retuschiert. Klick, du stellst es einfach ein. Tausend Finger haben getippt, dass sie dich lieben. Doch keiner weiß, wer und wie du wirklich bist. Sie sehen dich unter deiner Decke nicht. Wie fest du die Wärmflasche an dich drückst.